Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor, wenn Buddha lächelt, neue New Age Sounds. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elben.

Aish.